Ich bin Heinz Ratze, ich bin unter anderem der Sänger von Strom und Wasser. Ich bin Musiker, Bassist, Schriftsteller, Unruhestifter, böser Junge, so in einer bisschen zu braven Gesellschaft. Okay. Du machst zurzeit eine Floßtour, und zwar am Rhein, Main und Neckar. Was machst du denn da Schönes? Ja, wir sind mit Flüchtlingsfrauen unterwegs. Also wir haben zwei große Flöße gebaut und sind mit Clowns und Puppenspielern, gehen wir in die Flüchtlingslager, und Flüchtlingsfrauen, die uns begleiten, gehen mit und sprechen dann mit den Frauen in den Lagern über deren Lebenssituation, über deren Nöte auch in den Lagern. Es ist sehr viel Gewalt dort gegen Frauen, häusliche Gewalt, Vergewaltigung, sexuelle Nötigung. Und da versuchen wir einfach, in dieses sehr schwierige Thema ein bisschen Licht reinzubringen und geben abends Konzerte und informieren die deutsche Bevölkerung und sorgen dafür, dass sich Flüchtlingsfrauen und deutsche Konzertzuschauer kennenlernen, dass es da Vernetzungen gibt und dass man da vielleicht ein bisschen helfen kann. Das waren mehrere Frauen, also vorhin aufgetreten auf einem Konzert. Woher kommen die, aus welchen Nationen kommen die alle? Ja, wir fragen natürlich, ob es Künstlerinnen gibt. Es müssen nicht nur Frauen sein. Wir gucken auch nach Malerinnen oder Dichterinnen, wer auch immer dort was macht, der dann abends das präsentieren kann. Heute waren es halt Musikerinnen, zwei aus Kenia, eine aus Somalia und eine iranische Pianistin. Mit welchen Organisationen arbeitet ihr zusammen? Also wir arbeiten in jeder Stadt mit den lokalen Flüchtlingshilfegruppen zusammen. Das ist manchmal aus dem autonomen Spektrum, manchmal sogar aus dem kirchlichen Spektrum auch. Und wir arbeiten zusammen natürlich mit Pro Asyl, mit den Flüchtlingsräten. Wir werden auch gefördert durch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, Stiftung Interkultur. Hier in Mainz ist Armut und Gesundheit, die uns hier unterstützen. Also es ist der Verein von dem Professor Trabert, der ja hier auch eine ganz großartige Arbeit macht. Es sind eigentlich sehr, sehr viele Organisationen. Und natürlich unser Hauptpartner ist Women in Exile. Das ist ein Potsdamer Verein von Flüchtlingsfrauen, die sich organisieren und versuchen, für ihre Rechte zu kämpfen. Vor Malakoff hier in Mainz ist zurzeit ein Floß, so vor Anker zwei Flöße. Naja, das sind die beiden Flöße, mit denen wir von Nürnberg über Mainz, Duisburg, Hannover nach Berlin fahren. Insgesamt über 1500 Kilometer auf Flusswegen. Und diese Flöße symbolisieren natürlich ein bisschen auch die Situation der Flüchtlingsfrauen, der Flüchtlinge insgesamt, weil es natürlich verletzliche Transportmittel sind und krassen Kontrast zu den Luxusjachten, zu den Ausflugsdampfern, zu den großen Industrieschiffen bilden, mit denen man sonst hier auf den Flüssen unterwegs ist. Gab es Schwierigkeiten während der Floßfahrt? Gab es da Widerstände? Wir haben sehr viele Schwierigkeiten. Wir haben Schwierigkeiten seitens der Behörden, die uns natürlich mit Auflagen, Sicherheitsauflagen, das Leben auch schwer gemacht haben. Immer wieder musste man für viel Geld was Neues kaufen. Wir haben Schwierigkeiten noch viel mehr als damit mit den Ausländerbehörden, die Reisegenehmigung für die Flüchtlingsfrauen ausstellen. Wir haben natürlich finanzielle Probleme, ist klar, bei einem Projekt, wo man mit 40, 50 Leuten unterwegs ist. Wir haben eigentlich haben wir überall, wir haben natürlich auch Schwierigkeiten mit dem schönen Wetter, mit vielen Festivals, die da sind, genug Publikum immer zu kriegen, das erfordert auch eine große PR-Anstrengung und so, aber sagen wir mal so, dafür, dass wir so viele Schwierigkeiten haben, läuft das alles sehr gut. Was von der Größenordnung ist denn da Geldaufwand? Also locker 100.000 Euro. Also allein die Flüsse sind 25.000 Euro, dann kommen die ganzen Spritkosten dazu, was man dann Verpflegung, Unterkunft, Sprit verfährt, auch noch für die Autos, was man an Reparaturen hat. Also ich denke mal, wir werden ganz am Ende, müssen wir irgendwie 100.000 Euro ungefähr reinkriegen, um nicht Minus zu machen. Das Wichtigste ist ja die Botschaft, die ihr rüberbringen wollt. Naja, die Botschaft ist natürlich insofern wichtig, als dass wir letztlich ein Angebot machen. Wir machen ja ein Angebot an die Gesellschaft, über bestimmte Themen nachzudenken. Im Grunde wissen viele Leute, was wir machen, und sie können das wahrnehmen, sie können das Angebot wahrnehmen, um das nochmal zu überdenken, ihre Vorurteile vielleicht, ihre Meinung, dahin zu gehen, zu den Konzerten zu gehen, zu den Lagern zu gehen, mit den Flüchtlingen zu sprechen, diese Begegnungsangebote wahrzunehmen, das ist es eigentlich, eine Botschaft. Klar, eine Botschaft ist damit auch immer verbunden, aber diese Botschaft, die ist sowieso dauernd in der Welt. Es ist einfach die Botschaft, dass man ein bisschen menschlicher und weniger hart miteinander umgeht. Aber wir schaffen halt vor allem Angebote und Räume, damit man das dann auch verwirklichen kann. Wie kann Mann, Frau euch unterstützen? Auf vielerlei Weise. Also zum einen kann Mann, Frau mitfahren auf den Flüssen. Man kann ein Kanu rausholen, kann irgendwie mitkommen. Man kann uns Schlafplätze anbieten, man kann uns mit der Werbung helfen, man kann seinen Bekanntenkreis mobilisieren, man kann natürlich auch spenden. Auf www.fluchtschiff.de ist ein Spendenkonto, das ist natürlich auch sehr hilfreich. Also wenn man nicht weiß, was man machen will, kann man auch einfach anrufen fürs Kinderprogramm, Kinderschminken oder Ballonknoten oder solche Sachen, Seifenblasenprogramm. Ist alles irgendwie möglich. Also man kann uns überall unterstützen. Zukünftige Projekte? Viele. Ja. Okay, Webseite? Webseite www.fluchtschiff.de. Na, es gibt auch www.strom-wasser.de, www.tausendbrücken.de gibt es auch noch. Die sind alle irgendwie mit diesem Projekt verbunden. Okay, vielen Dank.